Mitteilungen entgegennehmen. Übung 7. Hören Sie die Dialoge. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Dialog 1. Hier ist Werner. Ich will eine Nachricht für meine Frau hinterlassen. Ihre Zimmernummer bitte? 304. Was soll ich ausrichten? Sagen Sie, ich bin schon im Schwimmbad, ich treffe Sie dort.